Abschnitt 168 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Bürle im Himmel. Es ist einmal ein armes, frommes Bürle gestorben und kunter vor die Himmelspforte. Zur gleichen Zeit ist auch ein reicher Herr da gewesen und hätte auch im Himmel welle. Da kommt der heilige Petrus mit dem Schlüssel und macht auf und lädt der Herr rein. Das Bürle hätte er aber, wie es scheint, nicht gesehen und macht die Pforte einmal wieder zu. Da hätte das Bürle von Russen gehört, wie der Herr mit aller Freude im Himmel aufgenommen worden ist und wie sie drin musiziert und gesungen haben. Endlich ist es da wieder stille worden und der heilige Petrus kommt, macht die Himmelspforte auf und lädt das Bürle auch rein. Das Bürle hätte da gemeint, es wird jetzt auch musiziert und gesungen, wenn es kommt, aber da ist alles still gewesen. Mir hat's Friele mit aller Liebe aufgenommen und die Engel sind ihm entgegengekommen, aber gesungen hat nie mehr. Da fragt das Bürle der heilige Petrus, warum das mir bei ihm nicht singe, wie bei dem reichen Herr. Es gei scheint's da im Himmel auch parteiisch zu, wie auf der Erde. Da seht der heilige Petrus, nein, Wega, du bist ist so lieb wie alle andere und musst alle himmlische Freude genießen wie der reiche Herr. Aber lueg, so arme Bürle, wie du es bist, komme alle Tage in den Himmel, so ein reicher Herr aber kommt nur mehr alle 100 Jahre bei ihnen. Ende von Abschnitt 168.